Das ist die Howland Family Chart. Das habe ich fotografiert bei den Mormonen. Die sind sehr bekannt dafür, dass die die Genealogie der ganzen Welt im Griff haben. Und als ich da war, war George Bush Jr. gerade Präsident geworden und so hatten sie auf der einen Wand seine Genealogie da auseinandergelegt. Dem Altar der neuen Welt opfern sie Kinder und Frauen. Völker müssen bluten, wo sie an unserer Zukunft mauern. Sie lassen dich hungern, sie lassen dich leiden, sie lassen dich frieren. Sie machen dir Angst, sie machen dich krank, sie lassen dich krepieren. In diesen Kreisen stellt man die Weichen. Sie klagen, sie richten und sie hängen. Ihre Regeln, ihre Welt, frei ist, wer sich ihnen entgegenstellt. Lass diese Botschaft der Macht werden, der Zwingherrn Donnern des Verderben. Es soll abermals und immer wieder dröhnen, schallt durch Herz und Glieder. Wo auch immer du bist, was auch immer du tust, sie schauen immer zu. Was auch immer du fühlst, was auch immer du denkst, Big Brother is watching you. In diesen Kreisen stellt man die Weichen. Sie klagen, sie richten und sie hängen. Ihre Regeln, ihre Welt, frei ist, wer sich ihnen entgegenstellt. Bohemian Glow und die Bilderberger Mafia, fabianische Gesellschaft und die Rockefeller, Windsor, Sumera, Vatikan, Illuminati und die Freimaurer. Führt weit zurück, unsere Vorfahren ermahnen uns. Dämonen, Engel, Halbgötter, verschleiert durch Nebel und Inkunst. Der Blinde will's nicht hören, der Taube will's nicht sehen. Und solange es so ist, werden wir uns die Freiheit selbst verwehren. In diesen Kreisen stellt man die Weichen. Sie klagen, sie richten und sie hängen. Ihre Regeln, ihre Welt, frei ist, wer sich ihnen entgegenstellt.